Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wir haben es mehrfach erwähnt, Mary Poppins ist back. Und mit ihr das Versprechen, dass eine heile Welt doch irgendwie möglich sein könnte im Leben. Diese Botschaft des magischen Kindermädchens, das diesmal nach dem Klassiker mit Julie Andrews Emily Blunt spielt, ist aber nur eine Variante des Kindermädchens im Film. Hartwig Tegeler mit seinen Kindermädchen-Top 5. Lust auf den Film? Ich bin das neue Hausmädchen. Du dachtest, deine alte Nanny hätte dich vergessen, nicht wahr? Sie werden jetzt und in Zukunft meine Kinder aufziehen, also sind sie eine wichtige Person. Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5. Mrs. Doubtfire von Chris Columbus, 1993. Frau schmeißt Ehemann, ein ziemlicher Versager, dieser Schauspieler und Stimmenimitator. Sie schmeißt ihn raus. Aber in der Verkleidung als 60-jährige alte Dame kommt Daniel, Robin Williams, als Hausmädchen sozusagen mit viel Silikon, Maske und ausgestopftem BH wieder durch die Hintertür rein. Ich suche eine Haushälterin und werde eine Anzeige aufgeben. Haushälterin? Allerdings, man vergesse nicht, bestimmte männliche, vorgebliche Ureigenschaften wie das Urinieren im Stehen können solch ausgefuchsten Eheversöhnungsplan zum Scheitern bringen. Doch am Ende haben die Kinder Papa und auch die Mama den Gatten wieder. Und wenn sie nicht... Platz 4. Und somit sind wir diese... Eine zauberhafte Nanny von Kirk Jones, 2005. 23 Stunden und 30 Minuten schneller losgeworden als die letzte. Weil? Das Baby zu essen hat mit Sicherheit den Ausschlag gegeben. Sagt der älteste Sprössling von Leichenpräparator Cedric Brown, Colin Firth. 17 Kindermädchen haben diese 7 Kinder schon verschlissen, doch an Nanny McPhee werden sie sich die Zähne ausbeißen. Die wird gespielt von der wunderbaren Emma Thompson, die auch das Drehbuch zum Film schrieb und sich hemmungslos hässlich als hexenartiges Kindermädchen präsentiert. Nanny McPhee hat einige übersinnliche Tricks in petto, um die Rasselbande wieder in die Spur zu bringen. Und am Ende haben Papa, wie die Kinder, eine Ersatzgattin bzw. Mama wieder. Zugegeben in einer wunderbar herrlich überdrehten Variante. Und wenn sie nicht... Aber lassen wir jetzt mal den Kindermädchen-Komödien-Kitsch. Von wegen nette Nanny. Also grundsätzlich, einen fremden Menschen ins Haus zu lassen und dem oder der die Kinder anzuvertrauen, das ist eine filmisch wie psychodynamisch, besser psychodramatisch heikle Angelegenheit. Übrigens, lauert da nicht irgendwie die konservative Botschaft, die Kinder doch bitte immer selbst zu erziehen? Platz 3. Da hilft am Ende dann im Notfall... Das Kindermädchen von William Friedkin, 1990. Da hilft auch keine geworfene Vase, weil Nanny Camilla es auf das Kind von Kate und Philip abgesehen hat. No. Camilla will mal wieder ihrem Baumgott ein Kind opfern in einem alten druidischen Ritual. Deswegen kommt hier am Ende auch eine Kettensäge zum Einsatz, um dem bösen Baum den Garaus zu machen. Und als der zersägt ist, zerfällt auch das böse Kindermädchen. Exorzist-Regisseur William Friedkin hat einen herrlich bekloppten Trash-Film vorgelegt. Platz 2. Sie wollte mich umbringen! War es wirklich Mord von Seth Holt? 1965. Jenny Seagrove, das Kindermädchen bei Friedkin, kann allerdings Betty Davis in Seth Holt's Albtraummeer nicht das Wasser reichen. Master Joey, du hast doch bestimmt nicht gedacht, dass Nanny dich abholen würde. Das Kindermädchen ist schon ewig im Dienst der Familie. Ja, Joey, und vergiss nicht, dass sie früher schon das Kindermädchen von deiner Mutter und Tante Pen war. Nur hat diese Nanny eine ziemlich heftige psychische bis psychotische Störung. Und der Mord, den der kleine Joey angeblich an seiner kleinen Schwester Susie begangen hat, hat sie dem Jungen in die Schuhe geschoben. Ein dunkler Abgrund lauert hinter der sanften Oberfläche dieses Kindermädchens, dem Betty Davis eine verstörende Aura verleiht. Nochmal, einem fremden Menschen den Eintritt in die intimste Privatsphäre zu gestatten, das hat immer Zeug zum Horror, der hier allerdings allein in dem Gesichtsausdruck der alten Hollywood-Grand Dame aufscheint. Platz 1. Das Hausmädchen von Im Sang-soo, 2010. Eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen, unschuldig wie es scheint, wird Haus- und Kindermädchen bei einer begüterten Familie. Für den Pater Familias... Und ich werde ein Auge auf sie haben. Ein Objekt der Begierde. Schicken Sie mir eine Karaffe Rotwein nach oben. Diese Nanny wird schwanger, aber da Besitz, Ansehen, glamouröse Hülle, der gesellschaftliche Klassenstand und die Wahrung all dessen in diesem unheimlichen Kammerspiel und Horrorfilm über allem stehen. Deswegen unternehmen die Hausherrin und ihre natürliche Komplizin, die Mutter des geilen Hausherrn, alles, um das Kindermädchen zur Abtreibung zu zwingen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Mann nicht der Vater des Kindes ist, liegt bei null. Am Ende ist die Störung des gesellschaftlichen Standes in Persona des Kindermädchens ja quasi ausgemerzt und die alles andere als heilige Familie funktioniert wieder als soziale Gemeinschaft, in der es um Macht und Gier geht, in der bald dann auch wieder ein anderes Kindermädchen Dienst verrichten wird.